Hallo, hallo, hallo, wo immer in der Welt du auch bist. Ich sitze hier mit der lieben Mary. Mary, schönen guten Abend. Bei uns ist ja schon spät und finster. Genau, einen schönen guten Abend. Man könnte fast schon sagen, gute Nacht. Bald sage ich gute Nacht, ja. Worüber möchtest du gern heute mit mir plaudern? Über eines deiner Bücher, was es schon sehr, sehr lang auf Englisch gibt, auch schon lange auf Portugiesisch, aber erst seit kurzem auf Deutsch, nämlich das Buch über Glaube. Ja, das ist ja eines der ersten Bücher, die ich geschrieben habe. Wieso? Wieso gibt es das jetzt erst auf Deutsch, wenn es das schon so lang gibt? Ja, meine liebe Mary, die Frage solltest eigentlich du beantworten. Du bist ja Teil meines Teams, die da arbeiten und Jesus zusammen mit mir dienen. Ich weiß das auch nicht. Ich denke, dass der erste Verlag, mit dem ich gearbeitet habe, wir haben die anderen Bücher als Priorität genommen. In Polnisch war das ja das erste Buch, das ich herausgebracht habe. Aber da haben wir die anderen Bücher als Priorität genommen. Dann sind wir von dem Verlag weggegangen, haben den eigenen gegründet. Dann haben wir alle Bücher neu überarbeitet. Dann habe ich neue Bücher geschrieben. Und da waren die Priorität. Und ich denke, aus diesem Grund ist das einfach irgendwie zurückgeblieben. Ja, genau. Weil wo ich ins Team gekommen bin, sage ich mal so, da gab es ja schon viele Bücher auf Deutsch, aber das eben nicht. Und dann hängt es mit dem Verlag davor zusammen. Genau. Also mit dem Verlag zuvor, da habe ich eben dann auch das Herzbuch geschrieben, das Buch der Versorgung geschrieben und da haben wir eben die ich neu geschrieben habe, als Priorität genommen und das Ältere ist eben untergegangen. Mhm. Und ich habe auch den Kurs aufgenommen, den Glaubenskurs und daher gab es etwas in Deutsch und von dem her blieb es einfach irgendwie liegen. Mhm. Du hast jetzt gerade den Kurs schon angesprochen. Wo siehst du den Unterschied zwischen dem Buch und dem Kurs? Mir hat heute, wir sitzen ja hier in der Schweiz und haben soeben unser Herzveränderungsseminar hier beendet. Bis heute soeben hat mein junger Mann gesagt, dass er das Herzbuch fast fertig gelesen hat. Und er war auch bei meinem Seminar jetzt Donnerstag bis Sonntag. Und er hat gesagt, es ist so etwas anderes, mich als Person hier zu sehen und reden zu hören über diesen selben Content, über dieselben Sachen und dann auch die Beispiele mit einzubauen. Und der Unterschied vom Kurs ist eben, du siehst mich, ich bin da und ich spreche auch freier als im Buch. Im Buch streiche ich dann Sachen raus, da formuliere ich Worte einfach um, da rede ich nicht einfach so ganz frei weg. Also das Buch ist, ich würde sagen, eher mehr zusammengefasst und mehr zum Lesen gedacht. Mhm. Du sagst ja auch ganz oft, auch im Kurs zum Beispiel, auch im Buch nehme ich an, also mir ist jetzt nicht mehr alles präsent aus dem Buch, dass Glaube Beziehung ist. Also ich muss Zeit mit Jesus verbringen, um quasi zu lernen, im Glauben zu leben, den er mir ja geschenkt hat. Wie sieht das ganz praktisch im Alltag aus? Also vielleicht kannst du auch ein Beispiel dafür nennen. Ja, im praktischen Alltag sieht es für mich so aus. Je besser ich Jesus kennenlerne, weil ich Zeit mit ihm verbringe, weil ich ihn genieße, weil ich einfach, ich sag's gern so, ich starre ihn an. Weißt du, so wenn man einfach ergriffen ist von der Schönheit einer Person und starrt einfach nur so auf diese Person. Ich starre ihn an, ich befasse mich mit seinem Wesen in dem Evangelium und ich genieße seine Liebe, ich genieße ihn. Je mehr ich diese Beziehung pflege, desto mehr lerne ich ihn auch kennen. Und je besser ich ihn kennenlerne, desto leichter wird es sein, auch zu glauben. Und ich werde sagen, warum. Wie soll ich ein Versprechen einer Person wirklich hundertprozentigen Glauben schenken, auch in der Krise, wenn ich nicht überzeugt bin, diese Person ist so gut und wir sind enge Freunde. Und von dem her, ich bin überzeugt, dass der technische Glaube nicht funktioniert. Da funktioniert, da gibt es Schiffbruch, da gibt es Enttäuschungen, da gibt es einfach so viele Verletzungen, weil ich habe mich angestrengt, ich habe die Bibelverse heruntergerattert, ich habe es zitiert, aber letztendlich kenne ich den gar nicht, der mir das versprochen hat. Und von dem her, ich kann mich erinnern, eine der ersten Lehren über Glauben, die habe ich gemacht, da war ich 19 Jahre alt und das Thema war, Glaube ist Beziehung. Und von dem bin ich heute noch viel mehr überzeugt. Mary, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es schaffen würde, Gott für Brasilien Kitzker zu glauben, wenn ich ihn nicht kennen würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du sagst ja auch, dass wir nicht in unserem Glauben leben sollen, sondern in dem Glauben, den wir von Gott bekommen haben. Und es klingt in der Theorie so schön, aber es scheint in der Praxis ja doch so schwer zu sein. Wie wird es leichter? Es scheint in der Praxis schwer zu sein, weil wir nie gelernt haben, den Glauben, den wir bereits haben, zu verwenden. Und da, denke ich, hat uns die Religiosität oder die Religion hat einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht. Und ich werde sagen, warum. Ich kenne so viele Christen, neu bekehrt, kennen keinen religiösen Quatsch, leidenschaftlich in Jesus verliebt, die machen Glaubensschritte, da schaust du nur so. Ich kenne einen Freund von mir, neu bekehrt, und der Herr sagte zu ihm, ich möchte, dass du diesen Monat deinen ganzen Monatsgehalt verschenkst. Der hatte keine Möglichkeit, die Miete zu bezahlen, der war neu verheiratet, gar nichts. Der hat ihn sofort verschenkt. Dieser Mann ist heute ein enger Mitarbeiter von mir, ein Freund, der hat sich vor etwas 30 Jahren bekehrt. Der hat zu mir gesagt, der war Pastor viele Jahre lang, oder einige Jahre lang, der hat zu mir gesagt, Reinhard, heute will ich das nicht mehr tun. Warum? Es ist nicht schwer, den Glauben zu verwenden, den Gott dir geschenkt hat, wenn du in einer liebevollen, einfachen Beziehung mit ihm lebst. Was es so schwer gemacht hat für uns ist, wir haben aufgehört, in Beziehung zu leben, zu überlegen nach Gesetzen, nach Regeln. Wir müssen Gott alles richtig machen, damit er doch zufrieden ist mit uns und. Und das macht es so schwer. Wenn wir zurückzugehen zur wirklich simplen Beziehung und verstehen, ich habe alles, was ich geschenkt bekommen habe, und Jesus flüstert und sagt, weißt du was, mach mal das. Dann würden wir ihm auch wirklich glauben und das auch tun. Also ich bin überzeugt, was so schwer für uns ist, den Glauben zu verwenden ist, dass wir auf unser Herz Gedankenmuster geschrieben haben und verkorkste Ideen geschrieben haben und die machen es auch so schwer. Ich denke, dass es für ganz viele schon schwer ist zu unterscheiden, wann nehmen sie, oder das überhaupt wahrzunehmen, wann leben sie in ihrem eigenen Glauben und wann leben sie in dem Glauben, den Gott ihnen geschenkt hat. Wie können wir das besser erkennen, unterscheiden, dafür sensibel sein? Ja, schau, wenn ich mal verstehe, dass im Neuen Bund, im vollbrachten Werk des Kreuzes, geht nichts von meiner Initiative aus. Gar nichts. Und das ist ja, wofür sehr viele Menschen kein Verständnis haben. Gebet beginnt nicht mit mir. Gebet beginnt in seinem Herzen. Ich verbringe Zeit mit ihm, spüre, was er hat und darüber spreche ich mit ihm. So verstehe ich Gebet. Lieben beginnt nicht mit mir. Ich brauche keinen Menschen lieben. Er hat uns zuerst geliebt, darum lieben wir. Das heißt, er initiiert es, ich bin erfüllt von seiner Liebe, die Liebe gebe ich jetzt wieder weiter. Und dasselbe ist es mit dem Glauben. In dem Augenblick, wo ich mir selbst weiß mache, ich muss glauben, ich muss glauben, ich muss glauben, ich muss, ich, dann lebe ich wieder in meinem Glauben, in meiner Anstrengung, in meiner Kraft. In dem Augenblick, wo ich sagen kann, Gott, du hast mir Glauben geschenkt, das ist so toll, den verwende ich jetzt, dann wird es auch viel leichter werden. Wir müssen weg von dem Ich. Du weißt ja, dass der Herr vor ein paar Wochen zu mir gesagt hat, Reinhard, ich möchte, dass du viel mehr in Abhängigkeit von mir lebst. Und ich war überrascht. Und dann hat er mir eben gezeigt von Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts tun aus sich selbst. Und wenn wir lernen, jeden Tag zu sagen, Jesus, ich kann nicht glauben ohne dich, aber wie schön, dass ich den Glauben habe, dann kommen wir auch zu diesem Lebensstil. Wir müssen aufhören zu denken, wir haben Glauben. Wir müssen einfach uns entscheiden, ich habe keinen Glauben, ich habe gar nichts. Ohne ihn habe ich nichts, bin ich nichts, kann ich nichts. Da ich in ihm bin, habe ich den Glauben und den lerne ich jetzt einzusetzen. Du nennst das ja in dem Buch ganz speziell das Maß des Glaubens. Und du sagst, dass jeder ein Maß des Glaubens bekommen hat. Hat jeder das gleiche Maß des Glaubens bekommen? Haben die Leute unterschiedliche? Wie dieses Maß des Glaubens, wie funktioniert das? Weil du sagst ja auch, Glaube wächst. Ja. Kannst du das vielleicht nochmal, weil du ja vorhin auch gesagt hast, es ist manchmal anders, wenn man das mit Worten mündlich erklärt, als wenn es in einem Buch steht. Kannst du das vielleicht einfach noch mal kurz mündlich etwas ausschmücken, dass es vielleicht ein bisschen klar, also nicht, dass das Buch jetzt nicht klar ist, aber dass es für denen es vielleicht schwerfällt, wenn sie es lesen, zu verstehen, dass sie es so ein bisschen besser greifen können. Sehr gerne. Das ist Römer Kapitel 12, Vers 3, wo der Apostel Paulus sagt, der Kontext ist sehr interessant, keiner rühme sich über die Maßen, denn alle habt ihr empfangen ein Maß des Glaubens. Mit anderen Worten, was Paulus sagt, ist nicht, einer hat mehr bekommen, einer hat weniger bekommen. Er sagt, hört auf, euch zu rühmen. Das Maß des Glaubens, das ihr habt, das habt ihr geschenkt bekommen. Das habt ihr gar nicht von euch selbst. Das ist der Kontext, das ist die Bedeutung. Und wenn der Apostel Paulus spricht von einem Maß des Glaubens, spricht er, dass jeder göttlichen Glauben bekommen hat und ein Maß, das heißt genügend, das er braucht. Mehr braucht er nicht. Und wenn ich spreche vom wachsenden Glauben, dann haben manche Leute die Vorstellung, dass er größer wird. Im Sinn, der Glaube vermehrt sich. Er ist heute ein anderer Glaube, als er zuvor war. Es ist aber kein größerer Glaube in dem Sinn, obwohl die Bibel das Wort verwendet. Das schreibt er auch zu den Korinthern, das schreibt er zu den Thessalonichern. Aber wenn die Bibel spricht von einem größeren Glauben oder von einem Glauben, der gewachsen ist, dann spricht die Bibel davon Folgendes. Ich habe gelernt, in Schwierigkeiten Gott zu glauben. Durch die Verfolgung der Thessalonicher sagt zum Beispiel, dass der Glauben gewachsen ist, weil sie in der Verfolgung standhaft waren. Das heißt, ich gehe durch Verfolgung, ich gehe durch Schwierigkeiten, ich gehe durch die Prüfung des Glaubens. In der Prüfung lerne ich, Glauben durchzugehen. Dann ist mein Glaube gewachsen in dem Sinn, dass das nächste Mal, wenn die gleiche Prüfung ist, ist es viel leichter, da durchzugehen. Und das nächste Mal kann ich auch durch eine größere Prüfung gehen, weil der Glaube schon gewachsen ist, dass ich jetzt mehr schaffen kann. Also nicht zu verstehen, dass der Glaube sich verändert, sondern in mir, in meinem Erlebnis, in dem, was ich damit mache, habe ich das geübt und jetzt kann ich das schon viel leichter. Also könnte man sagen, dass er nicht mengenmäßig mehr wird, sondern dass er eher stärker wird. Genau, dass er in meinem eigenen Erlebnis, in meiner Erfahrung stärker wird. Weil der Glaube ist immer derselbe. Es ist Gottes Glaube, den er uns geschenkt hat. Aber er wird für mich stärker. Er wird nicht stärker von Gottes Sicht aus, weil Gottes Glaube ist genug. Glaube wie ein Senfkorn bringt den Berg, wirft den Berg ins Meer. Aber es hilft dir nichts, wenn der Glaube von Gottes Sicht der größte ist, aber von meiner Wahrnehmung nicht der größte ist. Und da sehe ich den Unterschied, so wie die Muskel. Je mehr ich die Muskel verwende, desto mehr werde ich sie aufbauen, damit ich damit größere Dinge tun kann. Und je mehr ich lerne, diesen Glauben auch einzusetzen, desto mehr wird mir bewusst, dass ich das schon gemacht habe. Das weiß ich Gott vertraue, das geht, das passt. Und da kann ich ruhig wieder durchgehen, weil das habe ich schon geübt. Und diese Übung des Glaubens ist insofern auch wichtig, weil je mehr ich lerne, diesen Glauben anzuwenden, desto leichter wird es für mich, ihn anzuwenden. Wenn ich heute in das Fitnessstudio gehe und gerade mal 5 Kilo schaffe, wenn ich sage, brav, mach 2 Wochen, schaffe ich 7. Mache ich brav, schaffe ich 10. Mache ich brav, schaffe ich 15. Haben sich meine Muskeln verändert? Nein, das sind die gleichen Muskeln. Nur sie sind insofern gewachsen, dass ich heute mehr Druck standhalten kann. Und so sehe ich auch den Glauben. Müssen wir dann auch auf der anderen Seite aufpassen, dass wir nicht quasi nur faul rumliegen und unsere Muskeln, Glaubensmuskeln erschlaffen, wenn man jetzt in dem Bild bleiben will von der Muskel, der im Fitnessstudio jetzt wächst. Wenn man zum Beispiel die ganze Zeit nur im Bett liegt, dann werden ja die Muskeln schwach und man ist am Ende nicht mal mehr fähig zu laufen. Höchst gefährlich. Schau mal, liebe Mary, du bist ja viel mit mir unterwegs, wir arbeiten ja zusammen, dienen Jesus zusammen. Bei wie vielen Konferenzen waren wir zwei schon, wo Leute sind, die sind 10, 15, 20, 30 Jahre Christ und deren Glaubensmuskeln sind winzig klein. Kein Problemchen können sie allein lösen. Für alle Dinge brauchen sie Gebet und noch ein aufbauendes Wort und noch eine liebevolle Umarmung. Warum? Weil sie geistlich gesehen faul im Bett gelegen sind und sich einfach nicht aufgerafft haben und durch die schwierigen Zeiten im Glauben und den Glauben anwendend hindurchgegangen sind. Und jetzt siehst du andere Leute, die sind 3 Jahre Christ, da sind die Prüfungen des Lebens gekommen, die Schwierigkeit des Lebens, die haben gesagt, ich nehme die Verheißung, ich glaube, ich gehe da durch, die sind stark. Dann kommst du zu ihnen, die sagen, Rainer, ich will nur eine Umarmung, ich brauche kein Gebet. Ich weiß, wie ich durchgehe durch diese Zeiten. Darum, ich persönlich, das finden vielleicht einige nicht so gut, brauchen sie auch nicht, ich persönlich gehe mich regelmäßig bewusst in Situationen, wo ich untergehen würde, wenn ich nicht im Glauben durchgehen würde. Warum tue ich das? Ich treffe Entscheidungen, wo ich weiß, wenn ich jetzt nicht im Glauben stehe, dann werde ich Konsequenzen haben, die gar nicht gut sind. Ich mache das, weil ich will permanent wachsende Glaubensmuskeln sozusagen haben, weil ich permanent größere Dinge für Jesus tun will. Dann lohnt es sich zu lernen, wirklich im Glauben zu leben und die Muskeln wachsen zu lassen. Und wie? Gehen wir gemeinsam in das Fitnessstudio, Mary. Amen. Meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr habt dieses Interview genossen. Danke, dass ihr euch immer wieder zuhört. Wir schätzen euch sehr. Bis zum nächsten Mal.